Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 13, Vers 5 bis 6. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Gott segne dieses Wort. Die Liebe Gottes. In diesem Bibelvers hier aus dem Psalm lernen wir mehr über König David. König David im Alten Testament. Und es geht hier darum, dass wir verstehen, dass David zeitlebens von Feinden umgeben war. Also das waren also tatsächlich wirklich Feinde, also Truppen, gegnerische Truppen. Das waren die, gegen die Israeliten, die immer gekämpft haben. Das waren Beziehungen, die er hatte, zwischenmenschliche Beziehungen, Leute, zum Beispiel König Saul, der ihn verfolgt hat, an Stelle, bevor David König wurde. Es war in seiner eigenen Familie, es war sogar sein eigener Sohn, Absalom, der dann auch gegen ihn rebelliert hat. Und er hat also, und natürlich der Teufel, Satan auch, der ihn dann auch dazu bewegt hat, Ehebruch zu begehen und sogar zum Mord hin mit seiner Affäre mit Bathsheba. Und also Davids Leben war wirklich, da waren so viele Schwierigkeiten und Probleme, die er hatte. Und es wundert uns eigentlich, wie er das eigentlich ausgehalten hat und da durchgekommen ist. Und wir lernen von den Psalmen, in den Psalmen ist immer wieder, lernen wir von Davids Herz. Er lässt also sein Herz aus, unserem Herrgott gegenüber. Und alle Emotionen, die wir haben, Angst, Furcht und Kummer, Sorgen, Trauer, Hoffnung, alles lesen wir in vielen der Psalmen. Nicht alle Psalmen sind von David, aber viele Psalmen sind von David. Und da lernen wir also alle menschlichen Gefühle, die wir auch haben und Situationen und wie der Herrgott ihn da durchgebracht hat. Das ist also die unfehlbare Liebe Gottes, die Liebe Gottes hier. Und wir lernen auch, dass David hier unserem Herrgott vertraut, sich ihm unterordnet und sogar ihn Gott sieht, was wir eigentlich gar nicht sehen, sondern die nicht nur Hoffnung, sondern die Rettung, im Glauben an unseren Herrn Gott zu finden ist, hier sogar bestätigt und dann letztendlich sogar ein Loblied singt, dass unser Herr Gott ihn aus all diesen Schwierigkeiten, Situationen nicht nur befreit hat, aber sich selber dargestellt hat als unser Herr Gott und dass er ihm vertrauen kann als unser himmlischen Vater, wie wir auch unserem Herrn Jesus Christus trauen können, unserem Herrgott. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibelvers. Wir lernen mehr über König David und aus den Psalmen, wie er Schwierigkeiten hatte und Feinde aus allen Situationen und Richtungen zeitlebens damit zu tun hatte. Und wie unser Herrgott, wie du dich da manifestiert hast, deine Liebe Gottes, in sein Herz gesprochen hast, wie er sich dir untergeordnet hat. Und das ist auch unsere Einladung, dass wir uns dir unterordnen, unserem Herrn Jesus Christus. Und du leitest uns und hilfst uns in den schwierigsten Situationen. Und wir danken dir dafür. Wir haben dein Versprechen hier und wir danken dir für dein Wort. In Jesus geheiligtem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.